Hallöchen, meine lieben Freunde. Jesus hat uns Bilder gegeben, um uns vorzustellen, wie gut der Vater ist. Ist das nicht ein toller Gedanke, Peter? Ein himmlischer, genialer Gedanke. Also, du sollst dir nicht den Vater im Himmel vorstellen, was irgendwas mit deinem irdischen Vater zu tun hat, sondern so wie Jesus ihn repräsentiert hat. Der ist herrlich, der ist liebevoll, der ist genial, der ist eine starke Burg, der ist eine Festung, der ist der Beschützer, der ist der dich umarmt, der ist der, der nicht mit dir über deine Vergangenheit redet, sondern der ist der, für dich eine Zukunft hat. Ich liebe auch, was Jesus in das Gleichnis hineingepackt hat, Peter. Da gibt es so viele schöne Details. Aber während der Junge voll war von Schuld und Verdammnisgefühlen, hat der Vater mit ihm über die Zukunft geredet, die jetzt beginnt. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. Bring das Kleid, schlachte das Lamm, Party, Party und den Ring nicht vergessen. Wiederhergestellt in der Business des Vaters. Wow. Wie lange hat es gedauert, den verlorenen Sohn wiederherzustellen? So schnell. 10 Jahre Seelsorge oder instant? Now. Schnell. Sofort. Die Liebe des Vaters stellt den kaputtesten Menschen sofort wieder her. Die Religion sagt, er braucht 10 Jahre. Der muss mal was fühlen. Weißt du, wie viele Leute haben zu mir gesagt, Reinhard, der hat dir gar nicht Buße getan, der hat dir gar nicht 3 Tage lang geheult. Ich stell dir vor, wenn das wirklich wäre, was Gott wollte, dann hätte Gott mit dem verlorenen Sohn genauso gehandelt. Der hätte gesagt, Moment, ich will sehen, ob die Reue echt ist. Hat der Vater gesagt, lass mich mal sehen, ob die Reue echt ist? Nein, natürlich nicht. Der Vater wusste ja gar nicht, ob der Reue hatte, als ihm entgegenlief. Wie sollte er das wissen? Der war ja ganz weit weg. Das juckte ihn ja gar nicht. Er war froh, dass er ihn zurück hatte. Der Vater war so piepegal, was sich abspielt im Herzen des Jungen. Er wollte sein Herz dem Jungen mitgeben. Weil er wusste, dass das entscheidend ist. Greift diesen Gedanken. Den Vater war es piepegal, was sich im Herzen des Jungen abspielt. Er wollte sein Herz mitteilen. Ja. Wie skandalös das gewesen sein muss für die religiösen Leute. Stell dir vor, der Vater lief ihm entgegen, bevor er wusste, was der Sohn wollte. Der Sohn hätte ja auch nach Hause kommen können, den Vater verfluchen und noch mehr Erbe wollen. Das wusste der Vater ja gar nicht. Der Vater hatte keine Ahnung, was er wollte. Es war ihm schnurzegal. Der Vater sagte, ich sehe ihn, das ist meine Chance. Mein Junge, den hole ich mir wieder und jetzt gebe ich ihm noch was dafür. Ja, damit er nicht zweifelt. Skandal. Ja. Weißt du, heute hat mir Daniel eine Nachricht geschickt, weil wir haben über eine gewisse Sache geredet. Und Daniel hat dann zu mir gesagt, aber Rainer, das ist nicht fair. Daniel hat gesagt, was ich getan habe, ist nicht fair. Ich habe was Gutes getan. Also das, was ich getan habe, war so gut, dass es nicht fair war. Er wollte eine gewisse Schuld begleichen und ich habe nicht nur gesagt, die Schuld ist nicht zu begleichen, ich lade ihn zu einem ganz tollen, guten Essen im tollen Restaurant ein. Und daraufhin sagte er, das ist nicht fair. Daraufhin habe ich zu ihm geantwortet, Gnade ist auch nicht fair und du hast sie angenommen. Mhm. Wisst ihr? Ja, du lebst schon oft, ganz oft unfair, das stimmt. Ah ja, sehr unfair. Ja, das habe ich vom Vater gelernt, weißt du, zu dem mich Jesus hingeführt hat. Ja, das ist das legitime und legale unfair sein. Ist okay. Aber stell dir vor, nur der Gedanke. Der Vater hatte keine Ahnung, was sich abspielte im Leben des Sohnes. Wir wissen von der Geschichte, dass es Reue war. Der Vater wusste es nicht. Er sah ihn von der Weite, er hielt Ausschau, er lief ihm entgegen, er umarmte ihn und er schweigte mal in seiner Liebe. Und dann machte sofort etwas. Deine Wiederherstellung beginnt jetzt. Die beginnt nicht nach 3 Monaten Reue, die beginnt nicht nach wochenlang Heulen, die beginnt nicht nach immer wieder Aufarbeiten, die gleiche Schuld abarbeiten, abbekennen. Nein, sobald du zurückkommst zum Vater, läuft er dir bereits entgegen und es ist eine beschlossene Sache. Vergangenes ist vergangenes, Schuld ist vergeben, das Blut Jesu ist stark genug, du bist jetzt in den Armen des Vaters sicher und von da an beginnt eine Zukunft, die jetzt beginnt. Die Zukunft beginnt in den Armen des Vaters und das finde ich so genial. Die Zukunft begann nicht am Hof zum Arbeiten. Die Zukunft begann in den Armen des Vaters. Und die Vergangenheit hört dort auf, oder? Mhm. Ist das in einem Moment, oder? In dem Augenblick, wo du in den Armen des Vaters liegst, endet die Vergangenheit und beginnt deine Zukunft. In dem Moment, wo ich in seinen Armen bin, spüre ich, was er für mich träumt. Mhm. Spüre ich, was er für mich träumt. Das heißt, ich bin sehr, sehr nah an seinem Herz. Und stell dir vor, jedes Mal, wenn du Gefühle hast, der ich habe versagt, ich habe gesündigt im Himmel und dich, will er dich halten, damit du die Schnauze haltst. Der ist gut. Er will dich drücken, damit sie die Sprache verschleiert. Ja. Er will dich einfach nur in den Armen halten und sagen, hör zu, Diskussion über die Vergangenheit ist beendet, wir zwei reden jetzt über die Zukunft. Und die beginnt jetzt. Kann es sein, dass diese Reaktion, wenn ich so unsicher bin, oh, ich habe es versaut und so und so und so, kann es sein, dass ich in dem Moment nicht zum Vater gelaufen bin, wenn ich da drin stecken bleibe? Ist ja hochwahrscheinlich sogar. Peter, weißt du, warum ich keine Angst habe vor Fehlern? Warum? Du kennst mich ja. Du siehst ja, wie wir leben hier, wie wir arbeiten. Wir treffen Entscheidungen mit Brazilian Kids Care, mit Studien, mit unserem Dienst. Wir leben frei. Also ich bezeichne mich als jemand, der frei lebt. Ich weiß nicht, ob du mich auch so jetzt in Brasilien hier empfindest. Mhm. Ich lebe unwahrscheinlich frei. Ich muss manchmal große Entscheidungen treffen, wichtige Entscheidungen. Manchmal bin ich zwischen zwei Aufnahmen drin, ich musste schnell was machen und da habe ich so eben müssen eine, was weiß ich, 300.000 Euro Entscheidung treffen mit Brazilian Kids Care. Ich lebe frei. Und weißt du, warum ich so frei lebe? Weil in den Armen des Vaters habe ich Freiheit gelernt. Weil auch wenn ich falsch entscheide, hält er mich trotzdem noch fest. Oh, wie schön. Und so viel kann ich gar nicht versauen, wie er zu Hause hat. Nee. Geht gar nicht. Nee. Geht gar nicht. Hast du das oft meditiert? Dir oft schon. Vorgestellt? Ach, schon. Schon. Du hast das irgendwann angefangen, hast du nie aufgehört, oder? Ich, weißt du, in dem Augenblick, wo ich aufhören würde, die Liebe des Vaters in meinem Herzen permanent zu erleben, ich glaube, ich wäre überwältigt von der Last, die ich tragen würde. Weißt du, ich glaube, ich wäre überwältigt. Und ich bin deswegen nie überwältigt, weil es fühlt sich so gut an in seinen Armen. Weißt du, es ist einfach so, der Vater liebt mich, der Vater trägt mich, der Vater schützt mich. Wenn ich Fehlentscheidungen getroffen habe, hält er mich immer noch in seinen Armen. Wenn ich was falsch gemacht habe, sagt er immer noch, es gibt noch fettete Kälber zum Feiern. Da gibt es genügend. Stell dir mal vor, jedes Versagen, das du hast, bringt eine Party im Haus des Vaters. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Jedes Versagen, das du erlebt hast, bringt eine Party im Haus des Vaters, solange du nicht bei den Schweinen bleibst, sondern zurückgehst zum Vater. Und wer ist schuld, wenn ich die Party nicht erlebe? Wir. Keine Verdammnis. Wo die Sünde groß ist, ist die Gnade was? Schimpfend? Scheltend? Aber so nicht mehr. Ich habe dir schon oft genug gesagt. Wo die Sünde groß ist, ist die Gnade was? Viel größer. Übergroß. Ja. Viel größer. Wir müssen, meine lieben Freunde, wir müssen, wenn wir alles erlebt haben, ich sage bewusst das Wort müssen, weil es ist eine Bedingung. Wir müssen, wenn wir alles erleben wollen, was Gott für uns hat, müssen wir uns der Liebe des Vaters bewusst sein. Du kannst alle die großen, herrlichen, wunderbaren Dinge nicht erleben, wenn du dir nicht bewusst wirst, die Liebe des Vaters. Also meditiere sie, studiere sie, nimm dir Zeit. Ich habe zu Debbie Folgendes gesagt. Die Debbie, die steht um 45 jeden Tag auf zu laufen. Die letzten Wochen habe ich relativ viel gearbeitet und dann, wissen Sie, ich war oft schon in Europa dieses Jahr und ich habe zu Debbie gesagt, Debbie, ich laufe morgen nicht mit, weil du hast ja die Lena, die mitläuft. Ich habe zu Debbie gesagt, morgen schlafe ich bitte aus. Ich habe gesagt, morgen schlafe ich aus. Ich habe gesagt, bitte weck mich auf, wenn du außer Haus gehst zum Laufen. Also 45 steht sie auf und 6 und 10, so geht sie weg. Weck mich dann bitte auf. Ich wollte wirklich ausschlafen. Ich wurde kurz vor 2 Uhr munter. Also kurz vor 2 war es wach. Ich wurde wach. Mit diesem Gedanken. Er, der seinen eigenen Sohn, Römer 8, Vers 32, er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sollte er mit ihm uns nicht alles geben. Das spricht vom Vater, das spricht nicht von Jesus. Das spricht vom Vater. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sollte mit ihm uns nicht alles geben. Ich wurde mit diesem Gedanken wach und ich habe sofort diesen Gedanken ergriffen und ich habe gesagt, diesen Gedanken werde ich denken. Und ich konnte nicht mehr einschlafen. Dann stand ich auf, ich ging in mein Zimmer, ich saß in meinem Jesusstuhl und ich habe etwa 2 Stunden lang nichts anderes gemacht, als mit Tränen immer nur wieder, Vater, du hast mir Jesus gegeben und mit ihm alles. Es gibt nichts mehr, was du mir vorenthaltest. Nichts mehr. Der, der seinen Sohn nicht verschonte, wie soll er mir nicht alles mit ihm schenken? Und ich habe die nächsten 2 Stunden mal bis 4 Uhr nachts mich mit nichts anderem beschäftigt als, der Vater ist so gut, er hat mir Jesus gegeben und er enthält mir nichts mehr vor. Und dann war es 4, dann dachte ich mir, jetzt lese ich noch meine Bibel ein bisschen und dann war die Nacht vorbei. Und das kann jeder. Wir können uns die Dinge, die die Bibel zeigt, wie genial der Vater ist, aufs Herz schreiben. Er, der hat nicht mal seinen Sohn verschont. Wie können wir denn denken, er enthält uns etwas anderes vor? Heilung oder Versorgung oder Frieden im Leben oder Weisheit. Er, der den eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er nicht alles mit ihm geben? Das ist der Vater. Ist das nicht der Vater in Lukas 15? Siegelring, weißt du, was das Ring war? Autorität, Family Business, die gehört wieder dir. Du bist wieder Firmenchef, junger Mann. Welcome home. Welcome home, the party began. Willkommen zu Hause, es geht wieder weiter. Die Party beginnt in einem Augenblick, wo du dich entscheidest, an die Liebe des Vaters zu glauben, mein Freund. Der Vater scheltet dich nicht, der Vater, der hält dir nichts vor, der Vater, der trägt dir nicht nach, der Vater will dich nicht davon überzeugen und sich selbst nicht davon überzeugen, dass du wohl aufrichtig vom Herzen Buße tust. Der Vater will nur eins, dass du dich endlich in die Arme nehmen lässt und dass du ihm vertraust, dass er dich wirklich so liebt. Und dies schreibst du permanent auf dein Herz. Und wenn du das tust, dann wirst du auch mit ihm alles haben. Die Versorgung wirst du erleben, den Frieden wirst du erleben, deine Beziehungen werden gut sein. Du wirst alles erleben mit der Liebe des Vaters. Das ist ja ein Komplettpaket. Ein unausschöpfliches Komplettpaket. Und er will nicht, dass wir es wissen. Der Feind will nicht, dass wir das glauben. Nee, der Vater will nicht, dass wir das wissen. Er will, dass wir es erleben. Ach so, ja, aber der Feind will nicht, dass wir es wissen. Der Vater will nicht, dass wir es wissen und erleben. Ja. Absolut. Er will, dass wir es erleben. Absolut. Ein Vater auf Distanz, den kannst du nicht erleben. Du kannst nur einen Vater in der Nähe erleben. Und deswegen ist in seinen Armen unser eigentliches Zuhause. Zu Hause angekommen, beginnt die Party. Zu Hause anbekommen ist die Wiederherstellung. Die Wiederherstellung, die war in den Armen des Vaters. Denk mal, der verlorene Sohn, der ging nicht einen Prozess der Wiederherstellung durch. Da gab es keinen Prozess. Doch einen. lass dich knurren. Einen Prozess. Er musste zulassen, dass er jetzt mal in den Armen verschwindet. Lass dich lieben, mein Freund. Bitte, lass dich lieben. Hör auf, dich anzustrengen. Lass dich lieben. Lass los von deiner Verurteilung, deiner eigenen Autoritätspersönlichkeit in deinem Leben. Lass los, dass du nie einen Vater gehabt hast, der dich geliebt hat. Lass los. Lass das mal alles los. Leg das mal hin. Sag mal, ich halte nichts mehr fest. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Wenn in deinem Herzen traumatische Bilder sind, dann machst du Folgendes. Dann fangst du an, diese Bilder zu übermalen. Ich sag dir, was ein guter Rat ist für die, die im Herzen mit traumatischen Vaterbildern kämpfen. Du machst die Augen zu und du gehst hinein in dieses Bild, das so schmerzt. Ganz bewusst. Du machst die Augen zu und dann erlebst du die Schmerzen, die dir dein Vater zugefügt hat. Und genau da, wenn du in diesem Schmerz bist, sagst du, komm Vater jetzt, wo bist du denn hier? Wo bist du denn? Und dann vertraust du dem Vater, dass der Heilige Geist dir jetzt zeigt, dass der Vater genau da ist. Und dann fangst du an, das neue Bild auf dein Herz zu schreiben. Und dann sagst du, ich löse mich von diesem alten traumatischen Bild und ich heiße dieses Bild des Vaters jetzt willkommen. Und dann fangst du an, den Vater in deinem Herzen zu erleben. Zieh aus das Alte, zieh an das Neue. Überschreib dieses traumatische Erlebnis von deinem Vater mit einem neuen, herrlichen, unaussprechlichen, herrlichen Bild von einem Vater, der nicht über die Vergangenheit diskutiert, der nicht anklagt, der nicht richtet, der nicht urteilt, der wiederherstellt. Da kannst du alles tausendmal verbockt haben, der gibt dir nochmal tausendmal mehr. Schreib das Bild dieses Vaters auf diesen Herzen, dein Herz. Bitte machen wir so, machen wir noch eine letzte Episode und bringen wir es zum Abschluss. Okay? Ja. 10 Episoden haben wir gemacht. Das sind fast 3 Stunden in etwa. 10 mal circa 16, 160 Minuten. Ja, wir machen eine letzte noch und dann schließen wir ab. Danke, dass ihr hier bei uns seid. Ich hoffe, ihr genießt das so sehr, wie ich es genieße. Und ich denke, du auch, oder? Ja, es fühlt sich wie ein Baden in dieser Liebe an. Ach, es ist schön. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.